Ein deutsches Märchen. Der dankbare Kranich. Es war einmal ein schöner Kranich, der in der Nähe eines hübschen Teiches lebte. Er war der schönste Vogel dort, aber er war nicht zufrieden mit sich. Er hasste seine Beine, seine Flügel, seinen Schnabel und jammerte einfach das ganze Jahr über rum. Jeder konnte ihn hören, von den Vögeln, die im höchsten Baum lebten, bis zu den Fischen, die im tiefsten Teil des Teiches schwammen. Sie alle waren es leid, ihn jammern zu hören. Eines Nachts, als er sich auf seinem Baum ausruhte, fing er an, wie immer zu jammern. Oh, meine Beine sind so nutzlos, diese Flügel. Sie sind überhaupt nicht stark. Sie sind auch nicht schön. Hätte ich nur Flügel, die so bunt wie die von Schmetterlingen wären. Huhu. Oh, oh, du hast mich erschreckt. Oh, mein Herz schlägt so schnell. Auch so ein nutzloses Herz. Was für eine lustige Bemerkung. Niemand hat ein nutzloses Herz. Dann bin ich niemand. Denn alles, was ich habe, ist nutzlos. Meine Beine sind wie Zweige, mein Schnabel ist lang und hässlich und meine Flügel so blass und weiß. Nirgendwo eine Farbe. Ich wünschte, ich wäre ein Schmetterling. Kleiner Kranich, sprich vorsichtig. Glaubst du wirklich, ein Schmetterling zu sein wäre besser? Ja, das tue ich. Jeder auf der ganzen Welt würde mich lieben und verehren. Ich wäre das schönste Wesen aller Zeiten. Ich wünschte, ich könnte einer sein. Ich habe dich gewarnt, kleiner Kranich, aber ich sage dir die Wahrheit und lüge nicht. Ab morgen wirst du ein Schmetterling sein. Uhu! Am nächsten Morgen wachte der Kranich auf, aber etwas stimmte nicht. Er war nicht mehr in der Nähe seines Teiches und er war auch kein Kranich mehr. Nein, was für eine schöne Blume. Aber ich habe noch nie eine so große Blume gesehen. Was sind das für Dinge hinter mir? Flügel? Ich bin kein Kranich mehr. Ich bin ein Schmetterling. In der Tat. Der Wunsch des Kranichs wurde erfüllt. Nun hatte er sich in den schönsten kleinen Schmetterling verwandelt. Seine Flügel hatten so leuchtende Farben und er sah in der Sonne wunderschön aus. Wow! Diese Flügel sind unglaublich! So schöne und liebliche Farben! Und weg flatterte er. Er zeigte seine Flügel all den Blumen und Bienen, die er sah. Er flog so hoch, wie er konnte, um der Welt seine Flügel zu zeigen. Oh, wie schön ich aussehe. Diese Flügel sind so wunderschön. Ich hoffe, es ist kein Traum. In diesem Moment flog ein Adler über ihn. Er hatte solche Angst, dass er sehr schnell wegflatterte. Aber seine Flügel waren nicht sehr nützlich. Sie waren sehr klein und er fand es sehr schwer zu entkommen. Nein, geh weg! Oh nein, was soll ich tun? Schneller fliegen, flieg schneller! Schließlich versteckte er sich in den Büschen und der Adler flog vorbei. Oh, das war knapp. Diese Flügel sind unbrauchbar zum Flüchten. Nun, was soll ich? In diesem Moment hatte ein Frosch den Schmetterling entdeckt. Der Frosch dachte, er würde eine sehr leckere Mahlzeit für ihn werden. Nein! Hör auf damit! Ein schöner Schmetterling zu sein, ist schrecklich. Es hat mir mehr Ärger bereitet als je zuvor. Vielleicht wäre es besser, wenn ich ein Fisch unter Wasser wäre. Ein Körper voller glänzender Schuppen und kein Adler, der mich einfach nur fressen will. Vielleicht wäre es ein besseres Leben, ein Fisch zu sein. Der arme kleine Schmetterling fiel in einen tiefen Schlaf. Er war sehr müde nach der Jagd und der Angst, der er sich stellen musste. Uhu. war ein sehr seltsamer Traum. Schmetterlinge und Adler? Furchterregend. Was ist das? Warum kann ich nicht fliegen? Er erkannte bald, dass die Flügel, mit denen er versuchte zu fliegen, jetzt winzige kleine Flossen waren. Nanu, wo sind meine Flügel? Ich bin ein Fisch und dies ist der Ozean. Oh, mein Wunsch wurde wahr. Yippie! Diese Schuppen sind so schön. Ich glänze wie farbige Spiegel. Und dann schwamm er los und sah sich all die schönen Korallen und schönen Fische an, die um ihn herumschwammen. Das Meer ist so wunderschön und ich bin so schön. Ich passe hier perfekt rein. Nichts kann mich hier unten stören. Aber als er schwamm und summte, kam er bald in eine sehr einsame Gegend. Er sah sich noch immer um, als er plötzlich auf etwas Rosanes Weiches traf. Uff! Was ist das hier? Oh, es ist so weich und matschig. Da macht das Spielen sehr viel Spaß. Er spielte weiter mit dem seltsamen Ding, bis plötzlich ein riesiger Tintenfisch hinter einem Felsen herauskam. Es war einer seiner Tentakel gewesen und der Oktopus war nicht glücklich darüber, dass die Fische mit ihm spielten. Oh, mein Gott, bitte tu mir nicht weh. Tschüss. Und weg war er. Der arme Fisch schwamm sehr schnell und versuchte, dem riesigen Tintenfisch zu entkommen. Aber er war schneller und der kleine Fisch war es nicht gewohnt, so schnell zu schwimmen. Puh, das war knapp. Ich hatte nicht so viel Ärger im Meer erwartet. Blub, es gibt überall Ärger, kleiner Fisch. Weißt du das nicht? Wer bist du denn? Kenne ich dich? Nein. Das glaube ich nicht. Aber du siehst vertraut aus. Blub, blub, blub. Huhuhuhu. Natürlich kennst du mich nicht. Der Ozean ist sehr groß, siehst du das? Wenn ich nur das stärkste Tier wäre, dann würde es niemand wagen, mich herauszufordern. Das stärkste. Das wäre ein Löwe. Ich wünschte, ich könnte ein Löwe sein. Oh, bist du denn? Nicht glücklich, ein Fisch mit glänzenden Schuppen zu sein? Nein, das bringt mir nichts. Wie erstaunlich wäre es, wenn ich der tapferste König der Tiere sein könnte. Nun, wenn es das ist, was du denkst, und wenn es das ist, was du willst, dann wird es dir gewährt, mein kleiner Fisch. Huhuhu. Plötzlich war der Fisch von vielen, vielen Blasen umgeben. Er schloss die Augen vor Angst und hörte, wie das tosende Meer über ihn kam. Nein! Und genauso plötzlich verschwand das Geräusch. Er öffnete die Augen und stand inmitten eines Dschungels. Der Dschungel? Wieso bin ich hier? Warte, Krallen? Und ein Schwanz? Ich bin ein Löwe! Wow! Sein Gebrüll war so laut, dass alle Blätter um ihn herum zitterten und wackelten. Ich bin ein Löwe, König des Dschungels, Herrscher über alle. Niemand würde es wagen, mir weh zu tun. Und dann ging er durch den Dschungel und fühlte sich sehr majestätisch. Er brüllte all die kleinen Tiere an, die er sah, und sie rannten sofort und sprangen ihm aus dem Weg. Das fühlt sich einfach unglaublich an. Ich wusste nie, wie viel Macht ein Löwe hat. Ha, das macht so viel Spaß. Wow! Aber als er ging, trat er in die Falle eines Jägers und war bald in einem Käfig gefangen, aus dem er sich nicht mehr befreien konnte. Wow! Was soll das? Lass mich raus! Lass mich los! Hinter ihm kamen die beiden Jäger. Sie sahen sehr böse aus und bald begann der Löwe, Angst zu haben. Was für ein erstaunlicher Löwe. Wenn wir ihn jetzt mitnehmen, bekommen wir für ihn einen sehr guten Preis. Ja, schnell, bringen wir ihn weg. Der arme Löwe, als er das hörte, fing er an, sehr heftig zu zittern. Nein, nein, bitte bringt mich irgendwo hin. Jemand, hilf mir. Ich will kein Löwe mehr sein. Ich war glücklich als Kranich. Lasst mich wieder ein Kranich sein. Es war nur ein Traum? Oh, Gott sei Dank. Oh, ich bin so glücklich, wieder ich selbst zu sein. Meine schönen Beine, mein schöner Schnabel und meine Flügel. Oh, meine starken und prächtigen Flügel. Ich bin so stolz auf euch alle. Der Kranich hatte seine Lektion gelernt. Es ist wichtig, dankbar zu sein für das, was man hat und was man ist. Ein einfacher Traum hatte ihm das gelehrt, oder? Vielleicht war es gar kein Traum.